bist doch so unverschämt und frei, mir in das Angesicht zu sagen, was dein Gesang viel herrlicher als deiner sei. Wie kannst du doch so lange fragen? Dir ganze Wald bewundert meinen Klang. Das Nymphenchor, das mein von mir erfundenes Rohr, von sieben wohlgesetzten Stufen zum Tanzen öfters aufgerufen, wird dir von selbst zugestehen. Pan singt vor allen anderen schön. O Nymphen, bist du recht? Allein die Götter zu vergnügen, ist deine Flöte viel zu schlecht. Sobald mein Ton die Luft erfüllt, so hüpfen die Berge, so tanze das Wild. So müssen sich die Zweige biegen, und unter denen Sternen geht ein entzücktes Springen. Die Vögel setzen sich zu mir und wollen von mir singen lernen.